ein junger Erwachsener sozusagen. Aywa. Ja, ma'ashar al-shabab. O ihr Jugendlichen, Shabab, sind junge Erwachsene sozusagen. Er ist erwachsen, aber er ist was? Er ist jung. Nicht Erwachsener, sondern alter Knacker oder so. Sondern Shabab sind jugendliche Erwachsene. Aywa. Ja, ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. O ihr Jugendlichen, ma'ashar, ma'ashar bedeutet was? Gruppe. Von Jugendlichen, wer von euch heiraten kann, wer von euch die Möglichkeit hat zu heiraten, falyatazawwaj, er soll heiraten. Wir haben oft über dieses Wort al-ba'a gesprochen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, weil der Prophet s.a.w. die Jugendlichen angesprochen hat. Er hat die Jugendlichen angesprochen. Was bedeutet dieses Wort ba in diesem Sinne? Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wer dieses ba'a hat oder machen kann, er soll heiraten. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, weil er die Jugendlichen anspricht, meint man mit diesem Wort al-ba'a was? Wer die finanzielle Möglichkeit hat, soll heiraten. Weil die Jugendlichen sind normalerweise was? Alle geschlechtsreif und haben alle die Kraft zu heiraten. Wenn man aber einen älteren Mann anspricht, wenn es sich um einen älteren Mann handelt, was ist dann mit ihm? Er hat viel Geld, aber er muss auch die, er muss Kraft haben, die Möglichkeit, also wie sagt man das? Potenz haben, um heiraten zu können. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Wenn er potent ist, oder besser gesagt, wenn die Triebe bei ihm so stark sind, dass das für ihn Gefahr ist, dass er Zina begeht, wie Yasin Billah, oder Haram begeht, wir werden dann später erfahren, inshallah ta'ala, dass nicht nur Geschlechtsverkehr mit einer fremden Frau, dass nur das Haram ist. Viele andere Sachen sind auch Haram. Aber für das wirst du gepeitscht, wenn du nicht verheiratet bist, und gesteinigt, wenn du verheiratet bist oder verheiratet warst. Und dazu kommen wir inshallah ta'ala. فَإِنَّهُ أَغَدَّ لِلْبَصَرِ. Es wird euch erleichtern, euren Blick zu senken. فَإِنَّهُ أَغَدَّ لِلْبَصَرِ. Es wird euch erleichtern, euren Blick zu senken. Was wird euch erleichtern, euren Blick zu senken? Die Heirat. Wenn du heiratest, wird es dir leichter, deinen Blick zu senken. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt den Gläubigen, ihre Blicke zu senken. Allah befehlt es also. Allah befehlt es, dass man die Blicke senkt. Darüber werden wir auch inshallah ta'ala was sagen. Mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis. Wa ahsanu lil farj. Und es wird euch leichter fallen, euer Geschlechtsorgan zu schützen. Auf diese Art und Weise werdet ihr euch vor was beschützen? Von Zina. Von Unzucht. Versteht ihr? Barakallahu fikum. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Derjenige aber, der nicht heiraten kann, er hat nicht die finanzielle Möglichkeit zu heiraten. Er kann nicht. Er kann kein Mehr bezahlen. Er kann nicht Frau ernähren. Er kann ja kein Dach über den Kopf organisieren, finanzieren, besorgen. Er kann sie nicht bekleiden. فَعَلَيْهِ بِالسَّوْمِ. Der soll fasten. فَعَلَيْهِ بِالسَّوْمِ. Der soll fasten. Subhanallah. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Dieses Fasten wird ihn was? Es wird ihn dabei schützen, unterstützen. Und dieses Fasten wird diese Stärke, diese Schahwa, diese Gelüste, diese Triebe, es wird sie unterdrücken und bekämpfen. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Wir werden inshallah ta'ala jetzt, wie wir das früher auch im Fiqh gemacht haben, wir werden aus diesem Hadith einzelne Punkte erwähnen, inshallah ta'ala, die wir aus diesem Hadith verstehen. Und wichtige Sachen, also die Ahkam, Vorschriften, die wir aus diesem Hadith rausnehmen können, mit Allahs tabarakata'ala Erlaubnis. Aus diesem Hadith an erster Stelle können wir verstehen, oder wir können sagen, Iffa ist wajiba, Iffa ist Pflicht. Iffa bedeutet was? Keuschheit. Iffa ist wajib, dass du keusch bleibst, das ist Pflicht jeden, von jedem Muslim, dass er afif ist. Ja? Keusch, das ist Pflicht von jedem Muslim. Diese Keuschheit kann in den Augen sein, diese Keuschheit kann in der Zunge sein, diese Keuschheit ist auch, also logischerweise auch bei was? Ja? Beim Geschlechtsorgan. Zwischen den Beinen, barakallahu fikum. Ja? Diese Iffa, übersetzt man, gibt es das Wort in der türkischen Sprache, Al-Iffa? Iffet, also Keuschheit. Ja? Treu, dass man Allah treu bleibt, subhanahu wa ta'ala. Ja? Als Jungfrau vielleicht? Nein, Iffa bedeutet Keuschheit. Alles. Das ist jemand, der nicht weiß, dass wir Vortrag haben, aber... خيرًا إن شاء الله تعالى. الإفة واجبة وددها محرم. All das, was das Gegenteil von إفة ist, ist haram. Zum Beispiel, dass du Sachen anschaust, die haram sind. Dass du Sachen anschaust, das ist haram. Dass du Sachen erzählst. Weil manche Leute können auch mit ihrem Mundwerk Sinn machen. Frau, die absichtlich laut redet, damit andere Menschen sie hören können. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Eish? Hat jemand was gesagt? Aywa. Manche Frauen, die absichtlich laut lachen, dass andere Männer sie hören. Ja? Manche Frauen begehen Zina sogar mit ihrem Parfum. Und dann geht sie auf die Straße und du riechst einen gefährlichen Duft. Ja? Gefährlicher als Tränengas. Schmerzt nicht in den Augen, aber hier drinnen bewegt sich was. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? All das, was Gegenteil von Iffa ist, von Keuschheit, ist haram. Ja? All das, was das Gegenteil von Keuschheit ist, ist haram. Wa hiya ta'ti min shiddati ash-shahwa wa da'fi al-iman. Und diese Verbote, das, was Gegenteil von Iffa ist, ja, wir haben über Iffa gesprochen, als Eigenschaft eines Muslims. Ja. Sie ist ganz besonders stark bei Jugendlichen, wenn noch dazu der Iman schwach ist. Ja. Wenn man jung ist und wenn der Iman schwach ist, ja, dann ist auch diese Iffa schwach und diese Muharramat werden dich früher oder später besiegen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Deswegen, du sagst zu einem, ein Jugendlicher, du sagst zu ihm, wenn du heiraten kannst, heirate sofort. Weil du weißt, er ist jung. Und noch in der Zeit des Propheten, in einem islamischen Staat, befehlt das der Prophet. Was bleibt uns übrig, in unserer Zeit, in der wir leben, dass wir es ihm 100-mal befehlen, heirate, heirate, heirate, heirate und so weiter und so weiter, wenn du die Möglichkeit nicht hast. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn du es aber nicht kannst, dann faste, faste, faste, 100-mal fasten. Aber was machen die Jugendlichen in unserer Zeit? Ja? Heiraten kann er nicht. Diese Triebe, er muss sie irgendwie, wie sagt man das? Ausleben oder stillen oder irgendwie, loswerden. Wie auch immer, unter Kontrolle bekommen. Wie? Mit Fasten? Wenn er es mit Fasten macht, er wird inshallah ta'ala am Ende siegreich werden. Er macht es auf ganz andere Art und Weise. Auf verschiedenste Arten. Warum? Weil er nicht der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Und dann begeht er immer wieder Haram und Haram und Haram und durch Schauen und durch Reden und andere Sachen und so weiter und so weiter. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wäre er mit einem starken Iman, dann hätte er was befolgt? Hätte den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt. Er befolgt aber andere Wege. Aywa, wa shababu ashaddu shahwata min ash-shuyukh. Und die Jugendlichen haben viel mehr Shahwa, viel mehr diese Triebe, diese Gelüste als ältere Männer. Ja? Und diese Jugendlichen sind besonders gefährdet. Deswegen wundert man sich oft, wallah, bei einem nicht verheirateten Jugendlichen, der nie fastet. Er fastet nie. Nie, kein Montag fastet er, kein Donnerstag, 3 Tage in der, im Monat, er fastet nie, dann wundert man sich, subhanallah. Ja? Wo wir bei den Sahaban, Ridwanullahi alayhim sehen, die hatten mehrere Frauen, sie haben aber trotzdem gefastet. Was sagen Sie über das Fasten des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam? Er hat so sehr gefastet, wir haben geglaubt, er fastet immer. Aber er hat auch genauso so oft Iftar gemacht, wir haben geglaubt, er fastet nie. Also der Weg der Mitte. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber das ist, wenn zum Beispiel jemand kommt zu dir und sagt, es ist nicht Sunna, dass du jeden Tag fastest, außer im Ramadan, weil der Prophet hat keinen einzigen Monat ganz durchgefastet, außer Monat Ramadan. Er hat in Muharram gefastet und in anderen heiligen Monaten. Alayhi salatu wassalam. Aber keinen einzigen Monat hat er ganz komplett durchgefastet, außer den Monat Ramadan. Jemand kommt und sagt zu dir, warum fastest du, das ist Bidah. Nein, das ist nicht Bidah. Das ist in deinem Fall was? Pflicht, mein Lieber, sonst wirst du Zina begehen, wa yazim billah, oder etwas, was zu dieser Kategorie gehört, aber du verdienst keine Strafe von dem islamischen Herrscher. Du begehst andere Sachen, dein Verstand ist ständig mit irgendwas, wie sagt man das, beschäftigt. Mal so, mal so. Dann guckst du so. Ob du es willst oder nicht, du lebst in einer Gesellschaft, die servieren dir das alles. Sobald du aus deinem Haus raus bist, die verschiedensten Möglichkeiten, in allen Farben und Varianten, und alle rufen dich, komm zu uns, wir geben dir, was du brauchst. Wir geben dir, was du nicht hast. Ohne, was heißt der Eintrittskarte? Gar nicht. Damit du heiratest, du brauchst Geld. Bei uns brauchst du kein Geld. Du brauchst nur ein kleiner Scheitan zu sein und du bekommst alles. Und dann gehst du den Weg des Scheitans, wa ya'zim billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Weil diese Unkeuschheit nennt man das, weil sie haram ist, haben wir gesagt. Hat der Prophet was den Jugendlichen befohlen, dass sie keusch bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine Pflicht, das ist Pflicht. Pflicht, wajib, du musst es machen. Es ist genauso Pflicht wie Gebet. Es ist genauso Pflicht wie im Ramadan fasten. Es ist genauso Pflicht wie Zakat. Es ist genauso Pflicht wie Hajj. Es ist genauso Pflicht wie Jihad fi sabilillah. Eifa ist wajiba. Eifa ist Pflicht wie alle anderen Wajibat im Islam. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es ist sogar mehr Pflicht als viele andere Wajibat. Eifa ist mehr Pflicht als Hajj. Wenn du Hajj nicht machst, du machst nicht Hajj. Was passiert dann? Nichts. Du hast eine, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, er wird dich bestrafen dafür. Wenn du aber nicht afif bist, wenn du nicht keusch bist und Zina begehst, wirst du gesteinigt und du bist. Was passiert mit dir? Du wirst gesteinigt. Eifa ist eine Eigenschaft eines Muslims, Keuschheit, die in jedem Teil deines Lebens, in jedem Segment deines Lebens ist sie drinnen. Einer der dies wajib auf jeden Fall. Aus diesem Hadith können wir verstehen, dass der Prophet diese Eifa befehlt, weil sie Pflicht ist. Wer heiraten kann, soll heiraten. Der Prophet befehlt es, den Jugendlichen. Wer das aber nicht kann, er soll fasten, weil dieses Fasten wird ihm was? Bei diesem Problem helfen, das Problem zu lösen, seine Triebe in Schach zu halten, also seine Triebe und seine Gelüste zu kontrollieren. Was hat der Prophet gesagt? Fasten. Gäbe es eine andere Möglichkeit, seine Triebe zu stillen, würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie erwähnen. Er würde sie nicht vergessen, alaihi salatu wasallam, weil er spricht über Din. Und wer ist derjenige, der in diesem Din offenbart? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn jemand sagen würde, es gibt auch andere Methoden, wenn man nicht heiraten kann, seine Gelüste zu befriedigen, dann tust du wen beschuldigen? Allah subhanahu wa ta'ala direkt. Entweder Allah subhanahu wa ta'ala wusste nicht, dass es irgendwelche Medikamente gibt oder irgendwelche Übungen gibt. Methode. Und dann kommen wir zu dieser Mas'ala, Al-Ada Sirriya, nennen es die Araber. Und manche sagen, Al-Ada Al-Qadima, die alte Ada. Oder die verborgene Ada. Was ist Ada? Tradition. Die verborgene, versteckte Tradition. Oder die alte Tradition, was viele gemacht haben. Und es machen, Hasbunallah und Al-Kil. Mit diesem Hadith können wir viele dieser Meinungen widerlegen. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall derjenige, der die Möglichkeit hat, die finanzielle Möglichkeit, und wir, wie gesagt, wir sprechen hier über Jugendliche. Über Jugendliche. Wer also diese finanzielle Möglichkeit hat und er ist gesund, also diese ganzen Triebe, er soll heiraten. Wer aber nicht heiraten kann, er muss fasten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wir werden dann, inshallah ta'ala, wir haben das erwähnt, inshallah ta'ala, wir werden das erwähnen, inshallah ta'ala, dann später wegen Heirat, ist Heirat Pflicht oder ist es Mustahab und so weiter und so weiter. Bei den Zahiriyyah, Mezheb Zahiri, die sagen, Heirat ist Pflicht, ist Wajib. Weil alle Ausdrücke, die im Koran kommen oder im Hadith des Propheten Sallam, sind was? Befehl. Und Befehl bedeutet zweifellos, Al-Amr yaqtadi wajub. Yani in jedem Fall. Der Befehl bedeutet Pflicht, in jedem Fall. Und das ist auch allgemein so. Aber es gibt bestimmte Ausnahmen, wo der Prophet Sallam nicht Sache befohlen hat. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und deswegen gibt es auch Meinungsverschiedenheit bei dieser Sache. Ist Heirat wajib oder ist es erwünschenswert? Ist es Mustahab? Von Imam Ahmed Rahimahullah Ta'ala werden zwei Überlieferungen werden überliefert. In der einen wird gesagt, dass es wajib ist, in jedem Fall, wenn er die Möglichkeit natürlich dazu hat. Wenn er nicht hat, dann muss er fasten. Und in der anderen, dass Heirat, was eine wünschenswerte Sache ist. Barakallahu fikum. Dazu kommen wir noch, inshallah ta'ala. Aywa. Alhamdulillah. Aywa. Der Prophet, wie wir vorhin gesagt haben, hat den Grund erwähnt, warum ein Jugendlicher heiraten muss. Der Prophet sagt, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum ulba'a fal yatazawaj. O ihr Jugendlichen, wer von euch die Möglichkeit hat, zu heiraten, er soll heiraten. Wa man lam yastati'a fa'alayhi bis-sawm. Wer nicht kann, er soll fasten. Dann erwähnt der Prophet die Hikma, die Weisheit, der Grund, warum. Warum sollst du fasten? Es wird dich bei was unterstützen? Dass du deinen Blick senkst. Beide dieser Sachen werden dir helfen, dass du deinen Blick senkst. Heirat wird dir helfen. Wenn du es nicht kannst, dann das Fasten. Wir haben vorhin erwähnt, Blick senken ist wajib. Der Professor erwähnt also hier eine Weisheit. Die erste Sache. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt den Gläubigen und sagt, قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Befehle den Mu'minin, befehle den Gläubigen, dass sie ihre Blicke senken. Wenn wir bei den Mufassirin schauen, werden wir sehen, dass diese Aya nicht nur für Frauen gilt, dass du von den Frauen deine Blicke senkst, dass du nicht in fremde Frauen schaust, in Frauen, die dir verboten sind, dass du sie anschaust. Sondern diese Aya ist allgemein. Die Muslime, die Gläubigen, sollen ihre Blicke senken, allgemein, auch von welchen Sachen, die normalerweise was? Mubah sind. Dass du zum Beispiel beim Anschaust übertreibst. Du schaust Hochhäuser aus Glas und guckst wie ein Haiwan. Schaust die ganzen Häuser, Mashallah, oder Autos und du guckst Autos und was wird dadurch passieren? Dein Herz wird sich voll mit dieser Dunya pumpen. Über wen reden wir hier? Wir reden genau über uns. Die von dieser Dunya nicht genug bekommen. Schauen und schauen und schauen. Von Frauen wollen wir gar nicht reden. Wir sind uns einig, dass es haram ist, Frauen anzuschauen und dass man seine Blicke senken muss. Aber wir reden von einer anderen Sache, die normalerweise erlaubt ist. Welche Sachen? Aber es ist verboten, dass du bei dieser Sache übertreibst. Du übertreibst und guckst und guckst und guckst. Ja? Subhanallah. Was sagt Dawud al-Tai zu Sufyan al-Sawri? Er sagt, wir sind eines Tages spazieren gegangen durch so eine, wie nennt man das, Palmengarten, so eine Hadika sind wir gegangen. Ja? Und er sagt zu mir, Subhanallah, ja? Wir spazieren jetzt im Schatten, ja? Essen leckere Speisen, trinken kaltes Wasser. Wann werden wir es lieben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen? Ja? Wann denken wir an Allah und dass wir Allah treffen? Niemals. Einer, der im Schatten sitzt, Mukayf, also Klimaanlage funktioniert, er hat leckere Speisen zu essen, er hat leckere Getränke zu essen, er hat Frauen um sich herum, er hat diese ganze Dunya. Denkt ihr wirklich, so einer denkt an Jihad fi sabilillah? So einer denkt an Da'wah fi sabilillah? Oder dass er fi sabilillah irgendwas? Nein, er hat ja alles. Allah ist, er ist beschäftigt. Deswegen ist diese Dunya gefährlich. Und man sollte seine Blicke von dieser Dunya senken. Weil Wallah, diese Blicke ziehen einen. Ziehen einen, Wallah. Ich kann mich erinnern, früher wir als Studenten, wir gehen Yanbu'a. Das ist eine Hafenstadt am Roten Meer. Und dort ist fast das meiste Erdöl von Saudi-Arabien. Ja? Also ein großer Prozentsatz von Erdöl in Saudi-Arabien ist von Yanbu'a. Und wir Studenten gehen manchmal Wochenende, wir gehen dort am Meer, Rotes Meer. Ja? Subhanallah, du fährst stundenlang eine Straße, die ist direkt neben dem Meer. Auf der einen Seite ist das Meer, auf der anderen Seite sind Häuser, Villen. Nennt man Villen oder Villas? Villen. Villen, sowas gibt es nicht auf dieser Welt. Du traust deinen eigenen Augen nicht. Wallahi. Du siehst diese Häuser, du glaubst, du bist irgendwo in, keine Ahnung, Las Vegas oder in New York oder so. So etwas gibt es nicht. Ja? Es fehlt nur noch, dass diese Häuser aus Gold sind. So sind diese Häuser. Und du guckst und guckst und guckst diese blauen Gläser, roten Gläser, grünen, wie sagt man das, Fenster. Das ist, du glaubst, du bist in einem Traum. Wenn du in Medina ankommst, ist dein Herz irgendwie, du bist total aus dem Konzept raus, Subhanallah. Du fühlst dich überhaupt nicht mehr als ein Student. Du fühlst dich wie irgend so ein Tourist, weißt du. Was ist los? Von zu vielen schauen, diese Häuser. Und du denkst dir, Allahu Akbar, wenn es so äußerlich so schön ist, wie ist es dann drinnen? Ja? Wer lebt in diesen, was sind das für Menschen, die da drinnen leben? Wie sind ihre Frauen, die da drinnen leben? Sind das Engel, sind das Malaika, sind das... Ja? Aber es ist alles nur Dunya, nichts. Ja? Subhanallah. Deswegen ist dieses Schauen so gefährlich. Autos schauen. Es gibt Kuffar, er liebt Auto mehr als alles andere. Er liebt sein Auto mehr als seine Frau und mehr als seinen Vater und mehr als Mutter und mehr als Kinder. Er würde Frau umbringen für Auto. Ja? Er liebt sein Auto. Er ist Abd, er ist ein Sklave von diesem Auto. Er badet ihn jeden Tag. Er selber badet sich selber nicht wochenlang. Ja, stinkt wie eine Sau, aber sein Auto badet er jeden Tag. Er ist ein Sklave von dem Auto, Subhanallah. Diese Dunya hat sich in seinem Herzen verankert. Ja, und wenn wir über Frauen sprechen, wie viele Leute haben wir gesehen, die Frauen haben sie kaputt gemacht. Frauen haben ihn zerstört. Frau hat ihn zerstört. Allah Amastan, er hat sich in sie so sehr verliebt, er kann nicht mehr denken, dass du eine Frau liebst. Der Prophet Sallam hat Hadija geliebt. Dass du eine Frau liebst, der Prophet Sallam hat Aisha geliebt. Ja? Verstehst du mich? Aber dass du eine Frau krankhaft liebst, dass du nicht mehr nachdenken kannst, dass diejenige ist, die dir sagt, Haram und Halal, mach nicht. Dann bist du Halas, du bist nicht mehr Sklave Allahs, du bist Sklave von dieser Frau. Und die meisten Männer in unserer Zeit sind Sklaven von Frauen. Die Frauen regieren mit den Männern. Das stimmt? Ist es nicht so? Ja, bei den Kuffar, das ist ja logisch. Aber bei den Muslimen, wie kann das passieren? Ha? Hast dich mit deiner Frau gestritten? Halas, das kann passieren. Ihr könnt nicht zusammen leben. Das Leben ist die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein Tor geöffnet, wo du dich selber rettest und die Frau auch. geht es verschiedene Wege, Alhamdulillah, möge Allah mich und dich ins Paradies bringen, aber wir können nicht miteinander leben. Fertig. Ist das nicht so? Aber nein. Er denkt Tag und Nacht an die Frau und an die Frau und an die Frau. Und denkt und denkt und denkt. Und ich will keine andere. Heirate? Nein, ich will keine andere. Willst du keine andere Frau? Das gibt's ja nicht. Das ist schon eine traurige Sache, Achi. Die ist so traurig, dass man darüber lachen muss. Er will keine andere Frau? Subhanallah, was hat die Frau, was andere nicht haben? Der Prophet sagt, wenn jemand etwas von euch sieht draußen, dann soll er nach Hause gehen. Er meint irgendwas, eine Frau oder irgendwas, wenigstens eine Silhouette oder so. Einen Schatten von einer Frau. Er soll nach Hause gehen, er wird das Gleiche bei seiner Frau finden, subhanallah. Halas. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Also der Prophet sagt, فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Wenn jemand heiratet, das ist besser für, oder wenn er nicht heiraten kann, er soll fasten. Ja? Wenn er nicht fasten, weil dieses Fasten wird ihn erleichtern, seinen Blick zu senken, und es wird ihm erleichtern, sein Geschlechtsorgan zu schützen vor Sinna. Ja? Weil Wallah, ich frage die Brüder, die für immer fasten. Es gibt, Alhamdulillah, wir haben, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht es. Ja? Der Prophet sagt, es wird immer eine Gruppe geben, immer wird es eine Gruppe geben, die dieser Umma zeigen, wo es lang geht. In jeder Sache. Es wird bis Yom al-Qiyama Leute geben, die eine bestimmte Sunna befolgen. Verstehen Sie mich? Immer wird es solche Leute geben. Diese Sunna wird bei der Mehrheit der Umma wird sie wahrscheinlich vergessen gehen. Aber es wird immer jemand da sein, der diese Sunna praktiziert. Ja? Zum Beispiel ich selber, ich kenne drei Leute, ja, die das Fasten von Dawud a.s. praktizieren. Drei Leute. Bei dem einen weiß ich, er praktiziert es seit Jahren, vielleicht 6 oder 7 Jahre. Ja? Ich habe mit ihm 4 Jahre zusammen studiert. Ja? Ein Bruder hat in Ägypten früher studiert. Er hat aber, also bevor er nach Medina gekommen ist, hat er diese Sunna praktiziert. Dass er das Fasten von Dawud al-Islam fastet. Einen Tag fastet er, einen Tag macht er Iftar. Und immer so. Dann kenne ich einen anderen Bruder, der fastet auch seit Jahren dieses Fasten. Der erste war ein Jugendlicher, war nicht verheiratet. Ja? Ob er gefastet hat wegen diesem Problem, und das ist, er hat nicht die Möglichkeit zu heiraten, ja? Es kann möglich sein. Bei dem anderen, er ist älter. Er ist ein älterer Mann. Er fastet dieses Fasten seit Jahren und er denkt ja nicht, er denkt überhaupt nicht aufzuhören. Einmal sogar war ich mit ihm auf einer Reise. Er denkt nicht aufzuhören, nein. Ich sage zu ihm, der Professor mir sagt, Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Hadith rawahu Bukhari. Ja? Es ist nicht min al-birr, Gutes tun, ja? Gute Handlung, dass man beim Reisen fastet. Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Er sagt, das stimmt. Aber das ist für denjenigen, der sich mit dem Fasten plagt, der Probleme hat, der Allah, du. Aber derjenige, dem die Reise leicht fällt, egal ob er isst oder fastet, er fühlt sich gleich. Weil er hat sich an das Hungern schon gewöhnt. Ja? Haben wir uns an dieses Hungern gewöhnt? Subhanallah. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns nicht auf eine plötzliche, unvorbereitete Prüfung stellt. Und das ist Hunger. Ja? Weil wir, die immer, also satt sind, mashallah, wir haben, wir brauchen eine richtige Entwässerung, ja, von unserem Körper. Voll mit allen Vitaminen und allen, was heißt da Vitaminen? Die Nährstoffe haben begonnen, sich schon in Gift zu verwandeln, in unseren Körpern. Ja? Wenn man uns plötzlich den Hahn zudrehen würde, es würde Tote geben. Ja? Manche würden sogar zu ihrer Jahiliyyah zurückkehren, um sich einen Schuss zu setzen. Ja? Allahu Akbar. Aber manche, die mit dieser Ibadah, und das ist Fasten, die sich, wie sagt man das, auseinandergesetzt haben sozusagen, ob er hungert aber nicht hungert. Er, Alhamdulillah, er hat sich schon vorbereitet für diese Sache. Subhanallah. Dann fällt es ihm auch leicht. Eine Frau geht neben ihm vorbei. Halas, er hat sein Blutdruck ist zu niedrig, dass er über solche Sachen nachdenkt. Aber bei dir, dessen Blut so richtig kocht, eine Frau geht vorbei, du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir, dass du deine Blicke senkst. Der erste Blick ist deiner. Der zweite von Shaitan, wie der Professor immer sagt. Du guckst einmal, oder eine Frau geht vorbei, du siehst dir. Kannst du was machen? Nein, ganz besonders nicht in einem Staat, in einem Kufferstaat. Da kann man nicht seine Blicke senken. Halas, du musst Auto fahren. Wenn du so machst, dumm. Oder nicht? Aber dass du nochmal schaust und nochmal guckst und dass dieser eine Blick einige Minuten dauert. Versteht ihr mich? All das gibt's. Wir reden nicht über Sachen, die, dass wir jetzt, subhanallah, gibt es wirklich solche Leute? Na, also, wir wollen uns nicht gegenseitig auf den Arm nehmen. Das ist die, das ist die Wahrheit von allen Jugendlichen, von muslimischen Jugendlichen. Wie viele muslimische Jugendlichen haben Freundinnen? Wenn nicht jeder, dann jeder Zweite. Subhanallah. Es ist peinlich, dass man nicht eine Freundin hat. Es ist peinlich, dass du nie eine Freundin gehabt hast. Und dass du, was weiß ich, 16, 17 bist und du bist noch Jungfrau. Mit dir will keiner was zu tun haben. Der Shaitan hat seine Dawa richtig erfolgreich durchgesetzt unter den muslimischen Jugendlichen. Gehen wir vor den Diskotheken. Was bist du, Türke? Was bist du, Tschetschener? Was bist du, Pakistaner? Was bist du, Albaner? Was bist du, Bosnier? Was bist du, Ägypter? Tunesier? Die Diskos sind voll mit sogenannten muslimischen Jugend. Und dann kommt irgendwer und beginnt irgendwas zu erzählen und uns. Lass uns in Ruhe, du mit deiner Dawa, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nächste Frage. Also Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt, was ist mit demjenigen, der, also man la male lehu hell, yastahabu lehu an yaqtarid. Derjenige, der kein Geld hat, um zu heiraten. Weil wir haben vorhin gesagt, wenn du jung bist, bedeutet das auch 99%, dass du gesund bist. Du brauchst eine Frau. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich so erschaffen. Wenn du das nötige Geld hast, um zu heiraten, also Mehr und das Ehe, das Finanzieren der Ehe, dass du ein Sponsor bist, sozusagen. Aber du brauchst Ernährung für die Frau, ein Dach über den Kopf, Bekleidung und so weiter und so weiter. Wenn dann die Kinder noch kommen, inshallah. Jeden hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Rizq geschrieben, zweifellos, aber ohne finanzielle Grundlage, kann man heiraten? Nein, die Frau will 2000 Euro Mehr. Ich will 2000 Euro Mehr. Wenn du das Geld nicht hast, such dir eine andere. Du gehst zu einer anderen, sie sagt, ich will 3000. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jemand wird kommen und sagen, ja, aber es gab Frauen unter den Sahaban, also Sahabiat, oder wie man das sagt, die haben nichts verlangt. Einen Ring aus Metall. Wer waren diejenigen, die sie heiraten wollten? Niemand anderer als die Sahaba. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Viele Frauen, also sehr oft erwähnen Frauen solche Hadithe, weißt du? Aber es gibt viele muslimische Frauen, man sollte ihnen solche Hadithe gar nicht erzählen. Wie zum Beispiel den Hadith von Aisha radiallahu anha, als Ummu Salama ein Essen. Es waren Sahaba bei dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und es war im Haus von Aisha. Und Ummu Salama hat einen Schlüssel, einen Teller mit Essen geschickt. Und Aisha war verärgert darüber, also sie war eifersüchtig. In meinem Haus, sie schickt Essen von anderen. Und sie war älter, konnte auch sicher besser kochen und so weiter und so weiter. Was hat sie gemacht? Sie hat den Teller zerschlagen. In einer anderen Überlieferung, das ist also eine Überlieferung von Muslim, in einer anderen Überlieferung von Nesai, sie hat den Stein versteckt unter und als der Diener gekommen ist mit dem, hat sie, also mit dem Stein, der Teller ist runtergefallen, kaputt. Und der Prophet hat gesagt, eure Mutter ist Also die Eifersucht hat sie, wie soll ich sagen, hat sie besiegt in dem Sinne. Ja? Esch? Überwinden bedeutet das Gegenteil, dass du es besiegst. Al-Muhim, also man könnte es auch vielleicht sagen, Al-Muhim, die Eifersucht hat sie besiegt, deswegen hat sie das gemacht. Der Prophet hat also den Teller aufgehoben, das Essen, ja, und hat ihr gesagt, Teller für Teller, Essen für Essen. Ja. Wir sind, das dürfen wir auch nicht falsch verstehen. Aisha hat danach sofort gefragt, was ist Gefahr für das, was ich gemacht habe? Was ist Gefahr? Also was will das? Ihr hat es leid getan, dass sie das gemacht hat. Sie hat es bereut. Versteht ihr mich? Aber diese Rieder, diese Eifersucht, ja, wenn manche Frauen, die kein Wissen haben, so etwas hören, sie macht ihren Blödsinn, und dann, wenn der Mann dabei ist, seine Muskeln spielen zu lassen, sagt sie, ja, aber Aisha hat gemacht. Subhanallah, wenn du wie Aisha wärst, in Ibadah, in ihrer Gottesfürchtigkeit, in ihren allen Taten, die sie gemacht hat, dann darfst du alle Teller kaputt machen. Aber solange du das nicht bist, ja, komm ja nicht mehr auf die Idee, so etwas zu machen. Verstehst du mich? Manche Frauen verstehen das also so und Hasbunallah wa ni'mal Wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal Wakeel. Aber was haben wir gesagt? Ist es erlaubt, dass man, wenn man kein Geld hat, zu heiraten? Ist es erlaubt, dass man sich das Geld ausborgt, um zu heiraten? Ja? Bei dieser Sache, also gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ja? Gibt es Meinungsverschiedenheiten? Barakallahu fikum. Also bei Mezheb von Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, also sie sagen, also die erwähnen die Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, وَلْيَسْتَفِي بِالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاهًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِ فَلْيَسْتَعْفِفْ. Sie sollen was sein? Afif. Keusch sollen diejenigen sein, die nicht, also die keine Möglichkeit haben, finanzielle Möglichkeit haben zu heiraten. Ja? Hier reden wir über finanzielle Sachen. Wir reden nicht über die, ja, über die Potenz. Weil wenn du sowieso impotent bist, dann wird es dir eh leicht fallen, Afif zu sein. Keusch. Du brauchst ja keine Frau. Eine Frau geht, für dich ist es, als wäre irgendein Fußballer oder Kickboxer ist neben dir vorbeigegangen. Nichts. Uninteressant. Ist es nicht so? Hasbunallahu wa ni'mal La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist, was ist hier gemeint? Also derjenige, der die finanzielle Möglichkeit nicht hat, zu heiraten, was soll er sein? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt und sagt, فَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكَاهًا. Keusch müssen sie sein, sollen sie sein. Keusch. Versteht ihr mich? Afif. Aywa. Hatta يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِ. Bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nicht von seinem, ihnen von sich gibt, von seiner Güte, tabaraka wa ta'ala, bis Allah subhanahu wa ta'ala nicht die finanzielle Möglichkeit erleichtert, dann wird jemand sagen, dieses Geld kann man sich ausleihen, ich muss heiraten, ich kann nicht anders, ich borge mir das Geld aus und ich heirate. Und die anderen sagen, nein, du darfst das nicht ausborgen, sondern du musst fasten und Sabur machen und so, bis Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Aber die richtige Meinung ist, inshallah, dass man was? Dass man das Geld ausborgen soll, wenn er die Möglichkeit hat. Ganz besonders in dem Fall, wenn das Fasten bei ihm nicht viel bewirkt. Sehr oft passiert es. Ich habe Brüder selber gehört, wallah. Ich habe selber Brüder gehört, er kommt und sagt, wallah, ich faste und faste, aber nichts. Subhanallah. Kann das sein? Natürlich kann das sein. Im Ramadan, du fastest jeden Tag, aber trotzdem. Ist es nicht so? Ich frage die Verheirateten, die nicht Verheirateten, frage ich. Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel, la hawla wa la quwwata illa billah. Haben wir noch Zeit? 10 Minuten, inshallah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Wir können. المشكلة عشان نوصل في موضوع اللي يصوم هذا ويؤثر في الصوم في الموضوع. أيوة. هل هو يعني يطبق السنة من هنا ويكسر السنة من ناحية أخرى ولا يطبق موضوع؟ يعني هو يأكل مثل الحمار مثل البهيمة. أيوة. حتى يعني البطن هذه. نعم. يصير يعني ممكن تكفي العشر أيام. أيوه صح. أيوه هذا هو. هذا هو المشكل يعني. أيوه هذا هو. طبق السنة. نعم بارك الله فيك. كل شيء. ينكسر. نعم بارك الله فيك. أيوه بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. Also, der Bruder meint, viele Leute, die fasten, um diese Triebe zu besiegen, um sie zu brechen. Ja? Sie fasten, aber sie fasten nicht nach der Sunna. Wenn er isst, er übertreibt auch bei dieser Sache. Er isst so viel, das reicht nicht für 10 Tage. Natürlich, bei so einer wird er wird durchdrehen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber wenn er auch normal isst, wir haben über Essen geredet, wenn ihr euch erinnern könnt, die Verhaltensregeln bei einem Muslim, während er isst. Und dann haben wir über, wie viele Punkte? Über 30 Punkte haben wir erwähnt, oder nicht? Oder 32 Punkte haben wir erwähnt, Verhaltensregeln beim Essen. Dann haben wir Sachen erwähnt, wie zum Beispiel, dass man ein Drittel mit Essen füllt. In dem Hadith sagt der Prophet s.a.w. Lukma au Lukmatan, ein Bissen oder zwei Bissen halten deinen Rückgrat gerade, du kannst normal leben, subhanallah. Aber wenn dich die Schehwa überkommt und so, und du willst es wissen, dann ein Drittel mit Essen, ein Drittel mit Wasser und ein Drittel mit frei. Freilassen für Atmen, dass du dich nicht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Genau, die Brüder befolgen nicht die Sunna und dann sagt er bei mir, also dieses Fasten bewirkt bei mir überhaupt nichts. La hawla wa la quwwata illa billah. Aus diesem Hadith können wir auch unter anderem verstehen, dass derjenige, der mit den Leuten spricht, ein Wa'iz, einer, der Vorträge macht, oder ein Daya, oder Hodja, oder Imam, und so weiter, dass er bestimmte Sachen erwähnt, dass er, besser gesagt, dass er Sachen erwähnt, die Zuhörenden, die sie etwas angehen. Dass er Sachen erwähnt, die uns etwas angehen. Zum Beispiel, das ist Jugendliche vor dir. Keiner von ihnen ist verheiratet. Und du weißt, dass Zina, die Gefahr der Zina, auf jeden Eck lauert. Worüber wirst du mit diesen Jugendlichen sprechen? Über Heiraten, über Fasten, über Keuschheit, über Sünde, über die Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala. Darüber wirst du mit ihnen sprechen. Oder nicht? Du siehst, die Leute haben sich dieser Dunya ergeben. Worüber wirst du mit ihnen sprechen? Wie Hassan al-Basri, radiallahu anhu, in seiner Zeit waren die Muslime am reichsten, subhanallah. Ghanima kam von allen Seiten in den islamischen Staat. Worüber hat Hassan al-Basri gesprochen? Über Sucht, über Bescheidenheit und über die Akhira. Weil die Leute waren voll mit Geld, die wussten nicht mehr, subhanallah. Er hat ihnen über diese Sache geredet, dass sie diese Dunya vergessen, dass sie sich an die Ahire konzentrieren. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Zum Beispiel, du bist im Dschihad. Worüber wirst du im Dschihad sprechen? Über Blut, Monatsblutung, die Monatsregel bei den Frauen? Oder über, was weiß ich, 40 Tage nach der Geburt? Nein, du wirst sprechen über die, über das Kämpfen gegen Kuffar. Und wie der Prophet Salam das gemacht hat. Darüber wirst du sprechen. Deswegen, aus diesem Hadith können wir verstehen, dass derjenige, der spricht, er muss Themen ansprechen, die Zuhörenden betreffen. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Naam. Hasbunallahu wa ni'mal. Und es ist zweifellos, es ist falsch, dass man mit Leuten spricht über Sachen, die ihnen in diesem gegebenen Moment nicht nützen. Es ist anders, zum Beispiel, wenn jemand studiert. Jemand, der Islam studiert. Er studiert alles. Er muss alles lernen. Alles. Fiqh und Hadith und Zikr und Tafsir und Akhlaq. Alles muss er lernen. Aber bestimmte Leute, die nicht Talibulim sind, wieso sollst du mit denen zum Beispiel jetzt reden? Einer, der ist Miskin. Miskin im wahrsten Sinne des Wortes. Du kommst und redest mit ihm über, was weiß ich, über Dschihad, wie Sevilla und so. Was will er über Dschihad reden, subhanallah, er raucht, keine Ahnung, er trifft sich noch mit irgendwelchen Freundinnen dort irgendwo hinter der Ecke. Und was nützt ihm das? Er lebt in einer ganz anderen Welt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Viele Leute verstehen das total falsch. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Wir können auch in diesem Hadith verstehen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache verbietet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache für haram erklärt, er gibt dir jedes Mal eine Alternative. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Zina verbietet, oder diese Achdan, diese Freundinnen, das, wie nennt man das in unserer Zeit? Girlfriend, oder Boyfriend. Freundin oder Freund oder wie auch immer. So etwas gab es in der Jahiliyya vor dem Islam. Es gab so etwas. Ein Sahabi, radiallahu anhu, wurde mit dieser Sache, sein Name war Merthad, Ibn Abi Merthad. Er hatte eine Freundin in der Jahiliyya, ihr Name war Niyak. Niyak war ihr Name. Niyak. Und er hat sie irgendwo getroffen. Oder sie hat besser gesagt hingetroffen und hat zu ihm gesagt, wieso kommst du nicht bei uns übernachten heute? Also wie das früher war in der Jahiliyya. Hat gesagt, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Dann hat sie begonnen zu schreien. Da ist dieser eine, der seine Religion verändert hat. Sie wollte ihn verpetzen, damit die Muschikin ihn fangen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn am Ende gerettet. Dann kam er zum Propheten Salame und sagte zu ihm, ja Rasulullah, kann ich diese Frau heiraten? Nie ab. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah offenbart, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Eine Zania, eine unkeusche Frau, eine, wie nennt man das, eine Hure, heiratet nur wer? Ein Zani, der so ist wie sie, oder ein Mushrik. Dadurch wurde, hat Merthad ibn Abi Merthad radiallahu anhu die Sache sofort, Allahs, nichts mit der zu tun. Dann wundert man sich, subhanallah. Zum Beispiel Ghira, Eifersucht. Was ist mit dieser Eigenschaft eines Mu'mins? Ist eine edle Eigenschaft. Der diese Eigenschaft nicht hat, er kommt nicht ins Paradies, sagt der Prophet. Ein Dayuth kommt nicht ins Paradies. Was ist ein Dayuth? Er wird nicht einmal die Reiche von Jannah spüren. Ist derjenige, der nicht eifersüchtig ist auf seine Frau? Er ist nicht eifersüchtig, dass man in seinem Haus Sachen macht, subhanallah. Viele solche Männer, sogenannte Muslime, gibt es. Es gibt sogar Brüder, die sind so. Seine Frau arbeitet mit Männern zusammen, sie sitzt mit fremden Männern zusammen, sie trinkt einen Kaffee, sie zieht sich irgendwelche Klamotten an, irgendwelche engen Hosen, irgendwas. Und du erlaubst das? Was bist du für ein Muslim, der so etwas erlaubt? Ja, ich kann nicht anders. Wenn du nicht anders kannst, trenn dich von ihr. Und sagst, Alhamdulillah, Allah hat mich vor dieser Verpflichtung gerettet. Solange sie deine Frau ist, bist du verpflichtet, ihr Hijab zu befehlen. Bist du verpflichtet, ihr Gebet zu befehlen. Bist du verpflichtet, sie von... Subhanallah, ein Sahabi, radiallahu anhu, er hat seine Frau vor dem Haus gefunden. Er hat schon sein Speer vorbereitet. Was macht sie vor dem Haus? Sein Speer hat er schon vorbereitet. Sie sagte, ich bin rausgerannt, eine Schlange ist im Haus. Also sie hat eine Entschuldigung. Er ist reingegangen, hat die Schlange erlegt. Was sagen die Sahaba? Wir wussten nicht, wer als erster starb, die Schlange oder der Mann. Dann sagte der Prophet, in Medina gibt es Djinn, die haben Islam angenommen. Deswegen, wenn jemand so etwas hat, eine Schlange im Haus oder sowas, weil die Djinn verwandeln sich in Schlangen, wenn er so etwas hat, dann soll er ihn 3 Tage warnen, in anderer Überlieferung 3-mal. Dann sagen die anderen, dass wir nicht vom Thema ablenken. Er war schon bereit, Speer für die Frau einzusetzen. Was machst du vor dem Haus? Subhanallah. Zubair, radiallahu anhu, er war Mann von welcher Frau? Von Esma. Esma war die Tochter von Abu Bakr. Sie war Schwester von Aisha. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ging mit einer Gruppe Sahaba. Und sie war unterwegs, hat Dings getragen. Nawa. Wie sagt man Nawa? Diese Kerne, hat sie getragen. Kerne sind auch unter anderem Speisen für Kamele. Das ist ein Kamele. In unserer Zeit tut man sie zermahlen und macht diese arabische Kaffee, wer Umrah gemacht hat, in Haram. Montag und Donnerstag, die Fastentage könnt ihr ja probieren, inshallah, wenn ihr Umrah macht. Und bringt uns was davon. Al-Muhim. Sie hat das auf ihrem Kopf getragen. Und es waren circa 3 Meilen oder 3 Kilometer weit, dass sie das tragen muss. und der Prophet hat sie bemerkt und ist stehen geblieben, dass sie raufsteigt, dass er sie alaihi salatu wasalam nach vorne bringt. Erstens, das ist der Prophet. Zweitens, sie ist sowieso im Haram momentan, weil sie ist was? Schwester von seiner Frau. Er kann sie nicht heiraten. Drittens, der Prophet sagt ihr, komm, wenn der Prophet ihr etwas befehlt, dann ist das wajib. Aber die hat abgelehnt. Und der Prophet hat sofort bemerkt, sie schämt sich. Eine Frau unter Männern. Sie wollte nicht. Und was sagt sie? Sie sagte, weil ich gewusst habe, wie sehr Zubair eifersüchtig ist. Ich kannte Eifersucht von Zubair. Was würde man sagen? Asma bint Abi Bakr ist mit jüdischen Männern und sitzt auf dem Reittier vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Nein, nein. Abu Zubair ibn al-Awam radiallahu anhu, er war zwar eifersüchtig, aber er hatte auch Verständnis. Was hat er gesagt? Er sagt, Wallah, das wäre mir viel leichter gefallen, als dass du so einen Korb voller Kerne trägst. Ja? Also, dass du diesen Korb voller Kerne auf den Kopf trägst, so weit, das Feld ist mir viel schwerer, ja, für mich, als dass du mit dem Propheten geritten wärst. Weil wer ist schon auf den Propheten eifersüchtig? Wer? Niemand. Der Prophet sagt, ich habe ein Dings gesehen, ein Palast im Paradies. Ja, es gibt verschiedene Überlieferungen, die diesen Palast beschreiben. Ja? In einem wird der Palast selber beschrieben, in einem anderen wird erwähnt, vor dem Palast war eine Frau, die Wudu gemacht hat, eine unbeschreiblich schöne Frau und so. Der Prophet fragte, gehört das mir? Ja? Es wurde ihm gesagt, nein, das gehört einem Mann von den Arabern. Er sagt, ich bin Araber. Er sagt, nein, das gehört einem von den Muslimen. Die sind von Umar Muhammad. Er sagt, ich bin Muhammad. Er sagt, das gehört Umar ibn Khattab. Er sagt, Wallahi, ich wollte reingehen in diesen Palast, aber ich wusste, wie eifersüchtig du bist. Deswegen bin ich nicht gegangen. Ich habe mich abgewendet, bin weggegangen. Und Umar radiallahu anhu beginnt zu weinen und sagt, ja, Rasulullah, auf dich soll ich eifersüchtig sein? Von dem Propheten erwartet man was? Das Beste, er ist die Rahma zu uns. Er ist Allahs Rahma zu uns, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Allahs Rahma ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wenn irgendwer irgendwas gegen den Propheten sagt oder ihn beleidigt, dann zahlt er mit dem Kopf. Das ist der Hukm im Koran und Sunna bi Ijma'il Muslimin. Wer irgendwas gegen den Propheten sagt oder ihn beleidigt, es ist Ijma', er muss mit seinem Kopf bezahlen. Und seine Tauba wird auch nicht angenommen. Er kann nicht kommen und sagen, Halas, ich habe Tauba gemacht und so. Na, zu spät, mein Lieber. Ja? Auf ihn ist man nicht eifersüchtig. Die Eifersucht von den Muslimen, wo ist diese Eifersucht von den Muslimen, die ihren Frauen erlauben, dass sie machen, was sie wollen, subhanallah. Du kannst sie nicht verbieten, sie will nicht auf dich hören. Sagst du, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich von dir befreien. Diese Verpflichtung, dir gegenüber, ich werf sie von mir ab, ich gebe dir Talak, Antitalik, ich scheide mich von dir. Was? Alhamdulillah. Aber dass du erlaubst, dass Frauen Zina macht, dass A'udhu Billah, das ist das Problem dieser. Und dann beschwert sich jemand. Allahumustan. Wisst ihr was? Wir sind nicht so wie diese möchtegern Erklärer von Koran und Sunna. Ja? Dass wir ständig Vorträge machen über die Probleme in der Ehe. Sei ein guter Mann, ein guter Muslim, dann wird es keine Probleme in der Ehe geben. Die Frau macht Probleme, sagst du, Masalama. Hunderte Frauen gibt es. Ja? Wenn du nie heiratest, es ist besser für dich, dass du nie heiratest, als dass du eine Frau heiratest, die nicht Koran und Sunna gehorcht. Yes, Alhamdulillah, Allah hat mich vor dir gerettet. Kein Problem. Ja? Talak ist halal, Talak ist erlaubt, Talak ist gut, Talak ist schön, Talak ist nicht schlecht. Es ist schlecht, wenn du Talak gibst, unkontrolliert. Ja? Aber wenn Talak erforderlich ist, wenn Talak die Lösung ist für das Problem, ist Talak eine super Sache. Sonst hätte sie Allah nicht erlaubt. Ja? Und diejenigen, die sagen, Talak, also angeblich Hadith, dieser Hadith ist gelogen. Von den erlaubten Sachen hasst Allah Talak. Ja? Von den erlaubten Sachen hasst Allah Talak am meisten. Wenn Allah Talak hassen würde, er würde es nicht erlauben. Allah hasst Alkohol, deswegen hat er es verboten. Verstehen Sie, wie Barakallahu fikum? Ja? Die Juden dürfen mehrere Frauen heiraten, aber bei den Christen haben sie